Wir drücken das Gaspedal zu Boden, fahren mit Vollgas Richtung Abgrund. Doch solange wir nicht fahren, können wir uns sagen, bis hierher lief's noch gut. Bis hierher lief's noch gut. Und wir fallen in die Tiefe, kommen dem Aufprall immer näher. Doch solange es nicht knallt, können wir uns sagen, bis hierher lief's noch gut. Bis hierher lief's noch gut. Nach die Dieselflut und tausend Probleme, denn blind lässt das sich doch vielleicht erleben. 7 Milliarden Menschen auf der Erde und irgendeiner wird die Scheiße schon regeln. Schweigen ist Gott, also warum noch reden? Sauer macht lustig, so wie der Regen. Was Klimaerwärmung und menschliche Seele, bis hierher lief's doch gut. Wir segeln in den Sturm auf gut Glück, auch wenn unser Schiff an den Wellen zerbricht. Wir spielen mit dem Feuer und verbrannt sind wir noch nicht. Doch der Bumerang kommt irgendwann zurück. Solange wir noch atmen, werden wir noch sagen, bis hierher lief's noch gut, bis hierher lief's noch gut. Solange wir noch atmen, werden wir noch sagen, bis hierher lief's noch gut. Wir haben den Abzug schon gedrückt und können schon lange nicht zurück. Doch bis die Kugel uns erwischt, können wir uns sagen, bis hierher lief's noch gut. Bis hierher lief's noch gut. Wir baden im Benzin und schlagen Funken aus den Steinen. Doch solange wir nicht brennen, können wir uns sagen, bis hierher lief's noch gut. Bis hierher lief's noch gut. Nach die Dieselflut und tausend Probleme, denn blind lässt das sich doch vielleicht erleben. 7 Milliarden Menschen auf der Erde und irgendeiner wird die Scheiße schon regeln. Schweigen ist Gott, also warum noch reden? Sauer macht lustig, so wie der Regen. Was Klimaerwärmung und menschliche Seele, bis hierher lief's doch gut. Wir segeln in den Sturm auf gut Glück, auch wenn unser Schiff an den Wellen zerbricht. Wir spielen mit dem Feuer und verbrannt sind wir noch nicht. Doch der Bumerang kommt irgendwann zurück. Solange wir noch atmen, werden wir noch sagen, bis hierher lief's noch gut, bis hierher lief's noch gut. Solange wir noch atmen, werden wir noch sagen, bis hierher lief's noch gut. Gut. Und im Vergleich zu anderen geht's dir doch nicht schlecht, denn es kann immer noch schlimmer kommen als bis jetzt. Doch Kugeln töten, fallen Schmerz und Feuer brennt. Also lief es doch nicht ganz so gut, wie du denkst. Wir segeln in den Sturm auf gut Glück, auch wenn unser Schiff an den Wellen zerbricht. Wir spielen mit dem Feuer und verbrannt sind wir noch nicht. Doch der Bumerang kommt irgendwann zurück. Solange wir noch atmen, werden wir noch sagen, bis hierher lief's noch gut, bis hierher lief's noch gut. Solange wir noch atmen, werden wir noch sagen, bis hierher lief's noch gut.